Mary Morley erfährt, dass sie schwanger ist. Mit unvorhersehbaren Folgen. Seth Morley schaltete die Bremsdrüsen ab und löste seinen Sicherheitsgurt. Er wies Mary an, das Gleiche zu tun. »Ich weiß, was ich tun muss«, sagte sie wütend. »Musst du mich wie ein kleines Kind behandeln?« »Du bist also mal wieder schlecht, auf mich zu sprechen, ja?« erwiderte Morley, »obwohl ich uns tadellos hierher gebracht habe.« »Wie bitte?« »Du hast den Autopiloten eingeschaltet und bist einfach dem Leitstrahl gefolgt. Aber du hast recht, ich sollte trotzdem dankbar sein.« Der Ton ihrer Stimme ließ allerdings nicht die geringste Dankbarkeit erkennen. Doch Morley war das egal. Er hatte jetzt an wichtigere Dinge zu denken. Er öffnete die Schleuse und warf einen Blick nach draußen. Sonnenlicht strömte herein. Er blinzelte, hielt sich eine Hand schützend über die Augen. Die Landschaft war karg, steppenhaft, mit nur wenigen Bäumen und Büschen. In einiger Entfernung sah er eine Ansammlung ziemlich schäbiger Gebäude. Die Kolonie. Eine Gruppe von Leuten kam auf die Kapsel zu. Einige winkten und Morley winkte zurück. »Hallo«, rief er und kletterte die Metallsprossen hinunter. Dann wandte er sich um in der Absicht, Mary mit der Leiter zu helfen. Doch sie schüttelte seine Hand ab und stieg allein aus. »Hi«, sagte eine recht gewöhnlich aussehende brünette Frau und kam näher. »Schön, dass Sie endlich da sind. Sie sind die Letzten.« »Ich bin Seth Morley und das ist meine Frau Mary.« »Ja, ich weiß. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich werde Sie gleich mit den anderen bekannt machen.« Sie deutete auf einen muskulösen, etwas ungewaschen wirkenden jungen Mann. »Ignaz, fuck!« »Freut mich.« Morley gab ihm die Hand. »Seth Morley, das ist Mary, meine Frau.« »Ich bin Betty Jo Byrm. Und dieser Herr?« Sie machte ihn auf einen älteren Mann mit müder, gebeugter Haltung aufmerksam. »Ist Bert Kossler, unser Verwalter.« »Sehr erfreut, Mr. Kossler.« Ein kräftiger Händedruck, zumindest für einen Mann in diesem Alter. »Ich freue mich auch, Sie kennenzulernen, Mr. Morley. Und Mrs. Morley. Ich hoffe, es wird Ihnen hier gefallen.« »Unser Fotograf und Bodenprobenexperte Toni Dunkelwelt.« Betty Jo zeigte auf einen langnasigen Jungen, der düster vor sich hinsah. »Hallo«, sagte Morley. »Tag«. Der Junge starrte weiter auf seine Füße. »Maggie Walsh, unsere Spezialistin in allen Fragen der Theologie.« Kräftiger Händedruck. »Eine ausgesprochen hübsche Frau«, dachte Morley. Und da kam noch eine hübsche Frau. Wenn auch ein ganz anderer Typ. Sie trug einen engen Pullover, der die Wölbung ihrer Brüste mehr als betonte. »Und was ist Ihr Arbeitsgebiet?«, fragte er, als er ihr die Hand gab. »Ich bin die Sekretärin und Schreibkraft der Kolonie. Ich heiße Suzanne.« »Und Ihr Familienname?« »Smart.« »Na, Sie sind sicher eine smarte Sekretärin.« »Ach, hören Sie auf. Die anderen nennen mich Susi dumm. Furchtbar witzig, nicht?« »Nein, überhaupt nicht. Entschuldigen Sie, dass ich...« Seine Frau stieß ihn heftig in die Seite. Abrupt beendete er das Gespräch mit Miss Smart und wandte sich einem hageren, rattengesichtigen Mann zu, der ihm eine schmale Hand mit spitz zulaufenden Fingern entgegenstreckte. Morley spürte unwillkürlich Abneigung in sich aufsteigen. Das war eine Hand, die er lieber nicht geschüttelt hätte. Ein Mensch, den er gar nicht kennenlernen wollte. »Wade Fraser«, stellte sich der Mann vor. »Ich bin der Psychiater der Kolonie. Übrigens, ich habe bei allen sofort nach Ihrer Ankunft einen THT-Test durchgeführt. Und ich würde das bei Ihnen beiden auch gerne machen. Am besten noch heute.« »Gut«, erwiderte Morley ohne große Begeisterung. »Dieser Herr hier«, sagte Betty Jo daraufhin, »ist unser Arzt, Milton G. Bubble von Alpha 5. Dr. Bubble, Mr. Morley.« »Freut mich, Sie kennenzulernen.« Morley gab ihm die Hand. »Sie haben etwas Übergewicht, Mr. Morley«, sagte Bubble. »Mhm.« Eine ältere, hochgewachsene Frau kam, auf einen Stock gestützt, auf die Morleys zu. »Mr. Morley«, sie reichte ihm eine dünne, müde Hand. »Ich bin Roberta Rockingham, Soziologin. Es ist mir eine große Freude, Sie hier zu begrüßen, Sie und Ihre Frau. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise, ohne irgendwelche Schwierigkeiten.« »Oh ja, es ging alles glatt.« Morley ergriff die Hand der alten Dame und schüttelte sie vorsichtig. Sie muss mindestens 110 sein, dachte er. Jedenfalls sieht sie danach aus. Wie ist sie bloß hierher gekommen? Er konnte sich einfach nicht vorstellen, wie sie eine Kapsel quer durch den interplanetarischen Raum steuerte. »Also was ist Sinn und Zweck dieser Kolonie?«, fragte Mary und blickte in die Runde. »Das erfahren wir in ein paar Stunden«, erwiderte Betty Jo. »Sobald Glenn Belsnor, unser Elektroniker, Kontakt mit dem Satelliten aufnimmt, der diesen Planeten umkreist.« »Heißt das, Sie wissen auch nichts?« Morley blickte verwirrt drein. »Man hat Sie nicht informiert?« »Nein, Mr. Morley«, sagte Mrs. Rockingham mit ihrer tiefen, leisen Stimme. »Keiner von uns weiß etwas. Aber bald ist es soweit. Wir haben lange auf diesen Augenblick gewartet. Ist es nicht schön, endlich zu wissen, warum wir hier sind? Was meinen Sie, Mr. Morley?« »Ja.« »Ah, wir sind also einer Meinung. Wir alle. Das ist leider etwas Seltenes hier, muss ich Ihnen sagen.« Sie beugte sich näher zu ihm hin und fuhr fort. »Hier liegen unsere Hauptschwierigkeiten, fürchte ich, Mr. Morley. Wir haben kein gemeinsames Ziel. Die zwischenmenschlichen Beziehungen weisen einen außerordentlich niedrigen Stand auf. Ein Gemeinschaftsgefühl ist praktisch nicht vorhanden. Das wird sich jetzt natürlich bessern, wo wir endlich...« Sie ließ den Kopf sinken und hustete trocken in ein winziges Taschentuch. »Ja, es wird viel besser werden.« »Das glaube ich nicht«, warf Wade Fraser ein. »In meinen Tests hat sich deutlich gezeigt, dass diese Gruppe fundamental ich-zentriert ist. Praktisch jeder hier neigt dazu, Verantwortung auszuweichen. Es ist mir unverständlich, wie Sie alle überhaupt für eine Kolonie ausgewählt werden konnten.« Ein energisch aussehender Mann in einem schmutzigen Overall sah den Psychiater mit finsterem Blick an. »Ich stelle fest, dass Sie nicht wir sagen, sondern immer Sie, Fraser.« »Wir, Sie.« Fraser machte eine verächtliche Handbewegung. »Ihr seid von solchen Dingen besessen. Das ist ein weiteres Charakteristikum dieser Gruppe. Jeder hat eine fixe Idee.« »Oh, da bin ich aber ganz anderer Meinung«, erwiderte der Mann im Overall. »Ich glaube vielmehr, dass Sie selbst übergeschnappt sind. Diese andauernden Tests und Untersuchungen haben Ihnen das Hirn verdreht. Ist das denn eine Beschäftigung für einen normalen Menschen, in der Psyche anderer herumzustochern?« Daraufhin begannen alle loszureden. Das Durcheinander war beträchtlich. Morley trat zu Betty Jo und fragte, »Wer leitet eigentlich diese Kolonie? Sie?« Er musste die Frage zweimal wiederholen, bevor sie ihn in dem Stimmengewirr verstehen konnte. »Es wurde bisher niemand bestimmt«, antwortete sie. »Das ist eines unserer Probleme. Eine Sache, die wir jetzt...« Dann gingen ihre Worte im allgemeinen Lärm unter. »Auf Betelgeuse 4 haben wir Gurken angebaut. Und denken Sie bloß nicht, dass die nur im Mondlicht wachsen, wie immer behauptet wird. Betelgeuse 4 hat nämlich überhaupt keinen Mond. Damit ist dieses Märchen wohl ein für allemal...« »Ich habe ihn nie gesehen und ich hoffe, ich werde ihn auch in Zukunft nicht zu Gesicht bekommen.« »Och, eines Tages sicher. Die Tatsache, dass wir eine Linguistin in unserem Team haben, lässt vermuten, dass es hier intelligente Organismen gibt. Bislang haben wir sie jedoch noch nicht entdeckt. Was allerdings nicht viel heißt, weil unsere Expeditionen nur eine Art Ausflüge waren. Das wird sich natürlich ändern, jetzt wo...« »Nichts ändert sich, auch wenn Spektowski behauptet, Gott habe in die Geschichte eingegriffen und die Zeit wieder in Bewegung gesetzt. Nein, das haben Sie falsch verstanden. Vor dem Erscheinen des Mittlers ging jede Entwicklung sehr langsam vor sich, in sehr langen Zeiträumen. Erst in neuerer Zeit, in der Spektowski-Ära, läuft alles so viel schneller ab und es ist sehr leicht, direkten Kontakt zu einer der Manifestationen zu bekommen. Deshalb ist unsere Zeit tatsächlich anders. Anders auch als noch 2000 Jahre nach Erscheinen des Mittlers. Wenn Sie über so etwas reden wollen, wenden Sie sich lieber mal an Maggie Walsh. Theologische Fragen interessieren mich nicht.« »Mr. Morley, hatten Sie jemals Kontakt mit einer der Manifestationen?« »Nun, das hatte ich.« »Es ist erst einige Tage her. Ich glaube, nach Tekel-Ufasen-Zeit war es Mittwoch, dass mir der Erdenwanderer erschien. Er sagte, man hätte mir eine defekte Kapsel gegeben, mit der meine Frau und ich verunglückt wären, hätten wir sie benutzt.« »Also hat Ihnen eine Manifestation das Leben gerettet. Das muss ein wundervolles Gefühl sein.« »Diese Gebäude sind wirklich lausig konstruiert. Es braucht nicht viel und sie fallen zusammen. Und wir können sie nicht warm kriegen, wenn wir es warm wollen. Und nicht kalt, wenn wir es kalt wollen. Wissen Sie was? Ich glaube, diese Siedlung ist nur ein Provisorium. Zu welchem verdammten Zweck wir auch immer hier sind, es ist vermutlich nicht für sehr lange. Andernfalls müssten wir alles hier erneuern.« »Irgendein Insekt oder vielleicht auch eine Pflanze, wer weiß, pfeift in der Nacht. Die ersten paar Tage werden Sie wohl kaum schlafen können. Ja, ich versuche Ihnen etwas zu sagen, aber bei diesem Lärm hier, jedenfalls mit Tag, meine ich natürlich die 24-Stunden-Periode, nicht den hellen Tag, weil diese Biester ja nicht tagsüber Krach machen. Nun, Sie werden sehen. Hören Sie, Molly, machen Sie es bloß nicht den anderen nach und nennen Sie Susi dumm. Sie hat nämlich durchaus einiges zu bieten. Kann ich mir vorstellen. Haben Sie bemerkt, wie ihr... Hab ich, aber... Naja, meine Frau, sie hat da wenig Verständnis, also sollten wir vielleicht lieber das Thema wechseln. Aber bitte, Sie müssen es ja wissen. Auf welchem Gebiet arbeiten Sie denn, Mr. Morley? Ich bin Meeresbiologe. Entschuldigen Sie, Mr. Morley, haben Sie etwas zu mir gesagt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Wenn Sie es bitte wiederholen würden. Ich sagte, dass ich... Gehen Sie nicht so nahe ran, Sie erschrecken Sie ja. Könnte ich irgendwo einen Kaffee oder ein Glas Milch bekommen? Sagen Sie es Maggie Walsh, die macht Ihnen einen. Oder Betty Jo Byrne. Gern, wenn diese gottverdammte Kaffeemaschine sich nur ausschalten würde, sobald der Kaffee fertig ist. Sie kocht ihn so lange, dass er ungenießbar wird. Ich verstehe einfach nicht, wie wir Schwierigkeiten mit unserer Kaffeemaschine haben können. Schließlich haben Sie die Dinger ja schon im 20. Jahrhundert perfektioniert. Wie soll es da noch was geben, was wir nicht wissen?